war nur Geschichte. Geschichte. Mit Geschichte zu tun. Mhm. Mein Herzgrund hat mit Deutsch, Deutschland. Mhm. Mit Göring oder so eine Sache. Ja. Also ich hatte mich ein Bild, deutsches Bild gemacht, wie sieht anders aus, wie in Afrika oder anderen Ländern. Manchmal die Frauen haben auch Leute. Das war, ja, ich war halb ein bisschen, aber das war ungefähr so. Die sind nicht cool. Erstmal hier und einmal im Club, im Disco, und dann hat mich gesagt, okay, das war nur Tragödie oder Film. Das stimmt nicht. Die Deutschen sind wie die Leute von meinem Land auch. Es gibt keinen Unterschied. Kein Unterschied. Also nur das braun, black Ding, die seit Zeit. Aber Mentalität und all das ist das Gleiche. Also ich liebe die Deutschen, aber Politik ist ein Leiter, wenn ich sagen darf. Aber hast du dann auch angefangen, zum Beispiel, also du bist ja Muslim, dass du trinkst du Alkohol? Ja, aber was ich mache, das hat gar nichts zu tun mit, ja, klar, jeder hat einen Club, etwas. Ja, um Gold oder um seine Kultur zu finden, Geld und Rastafarien oder so. Aber das hat keinen Sinn, an was ich mache. Ich habe ja Rauch. Wenn ich hier Rauch habe, das ist nicht Marlboro oder so. Das ist nicht LM oder so. Aber mehr als sonst wegen der Situation? Nein, in dieser Situation. Ich brauche meinen ganzen Kopf. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht, und ich bin gestrengt. Ich habe noch nie getrunken. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Ich mache mir nur ein Video. Aber das hat gar nichts zu tun. Das hat gar nichts zu tun mit Religion, wenn ich nicht trinke. Ich trinke nicht, weil ich. Weil du nicht trinkst. Okay. Ich kann das selber kaufen. Ich kaufe es wie die anderen. Wenn das wäre über Religion, ich kaufe nie Alkohol für jemanden anderen. Mhm. Weil ich das nicht trinke. Aber ich kaufe es wie die anderen. Aber ich trinke nicht. Also die anderen, die du so kennst, die trinken fast. Ja. Viel. Ich kenne viele, die nie getrunken haben vorher. Wenn wir trinken hier. Okay. Ja, die Flucht in den Alkohol dann. Ja, genau. Ich habe gerade einen in meinem Zimmer gelassen. Ich habe getrunken gestern. Der darf nicht trinken, aber das ist nicht das Problem. Ne? Mhm. Weil der gerade viel Problem hat. Und ich habe bemerkt, dass er angefangen, so eine komische Sachen zu machen. Der wird mit ihm manchmal selbst schlimm. Ne? Okay. Zikatrische Sachen. Wirklich. Ich habe ihm gesagt, ich brauche nicht zu schenken. Aber der hat ein bisschen, so ein bisschen Angst vor mir. Also, sei ich Spaß, hallo? Spaß mit. Aber, weil wenn er mit sich selber spricht, hat er niemanden, mit dem er sprechen kann? Das ist nur so, das dauert nur ein paar Sekunden. Muss man nur das merken. Zum Beispiel, der redet mit euch und danach. Und dann, ja, schon wieder vergessen. Oder lachen. Selbst. Der hat viel Probleme. Aber untereinander redet ihr schon, oder? Ja, viel. Okay. Ich nenne ihn wie ein Bruder. Hast du ihn vorher, hast du ihn nicht gekannt? Du hast ihn hier in Deutschland gekannt? Nee, in Deutschland kennengelernt.